Es waren aber in Antiochia bei der Gemeinde daselbst Propheten und Lehrer als Barnabas und Simeon genannt Niger und Lucius von Kyrene, sowie Manan der Spielgenosse des Tetrachen Herodes und Saulus. Da aber dieselben dem Herrn Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, bestellet mir den Barnabas und Saulus zu dem Werke, zu dem ich sie berufen. Hierauf fasteten sie und beteten und legten ihnen die Hände auf und fertigten sie ab. Die also vom Heiligen Geiste Ausgesandten gingen hinunter nach Seleukia, und von da schifften sie nach Kypros und kamen nach Salamis. In Salamis angekommen verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Diener. Da sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen, fanden sie einen jüdischen Zauberer und Lügenpropheten mit Namen Bar-Jesus, der sich in der Umgebung des Prokonsuls Sergius Paulus, eines einsichtsvollen Mannes, aufhielt. Dieser ließ Barnabas und Saulus kommen und verlangte das Wort Gottes zu hören. Aber Elymas, der Zauberer, so heißt sein Name übersetzt, wirkte gegen sie und suchte den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt von Heiligem Geist blickte ihn an und sprach, O du, voll alles Trugs und alles Frevels, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verwehren? Und nun, des Herrn Hand über dich. Und du sollst blind sein und die Sonne nicht sehen auf eine Zeit. Und alsbald kam über ihn Nebel und Finsternis, und er schritt und suchte herum nach jemand, der ihn an der Hand führe. Hierauf wurde der Prokonsul, der den Vorfall sah, gläubig, betroffen über die Lehre des Herrn. Von Paphos aber schiffte sich die Gesellschaft des Paulus ein und kam nach Perge in Pamphylien, Johannes aber trennte sich von ihnen und ging zurück nach Jerusalem. Sie aber wanderten von Perge weiter nach Antiochia in Pisidia und gingen in die Synagoge am Sabbatage und setzten sich. Nach der Verlesung von Gesetz und Propheten aber ließen ihnen die Synagogenvorsteher ausrichten, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort wisset des Zuspruchs für das Volk, so redet. Paulus aber stand auf und winkte mit der Hand und sprach, ihr, israelitische Männer, und ihr, die ihr zur Furcht Gottes haltet, höret. Der Gott dieses Volkes Israel hat unsere Väter erwählt, und das Volk erhört in der Fremde im Land Ägypten und hat sie mit erhobenem Arm von da herausgeführt, und hat sie gegen 40 Jahre gehegt in der Wüste, hat 7 Völker vernichtet im Lande Kanaan, und ihnen das Land derselben zum Erbe gegeben, in ungefähr 450 Jahren, und hat ihnen hernach Richter gegeben bis zu dem Propheten Samuel. Und hierauf begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt, erweckte er ihnen David zum König, dem er auch das Zeugnis gab, ich habe gefunden David, den Sohn des Jessai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat Gott nach der Verheißung Israel zugeführt als Heiland Jesus, nachdem zuvor Johannes vor seinem Auftreten her die Taufe der Busse dem ganzen Volk Israel verkündet hatte. Wie aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was meint ihr, dass ich sei? Ich bin es nicht, sondern siehe nach mir kommt, dem ich nicht würdig bin die Sandale zu lösen. Männer und Brüder, ihr vom Geschlecht Abrahams und ihr unter den Anwesenden, die ihr zur Gottesfurcht haltet, euch war dieses Wort von diesem Heil entboten. Denn die Bewohner von Jerusalem und ihre Oberen haben diesen nicht erkannt und haben die Sprüche der Propheten, die jeden Sabbat gelesen werden, erfüllt, indem sie Gericht hielten und, obwohl sie keine Ursache des Todes fanden, von Pilatus verlangten ihn hinzurichten, wie sie aber alles vollbracht hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn herunter vom Holz und legten ihn ins Grab. Gott aber erweckte ihn von den Toten. Da erschien er mehrere Tage hindurch denen, die mit ihm von Galiläa nach Jerusalem heraufgekommen waren, die denn jetzt für ihn Zeugen sind beim Volke. Und wir bringen euch die frohe Botschaft von der Verheißung, die den Vätern zuteil ward, dass Gott sie erfüllt hat für die Kinder, indem er uns Jesus aufstellte, wie auch im ersten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat, um nicht mehr in die Verwesung dahin zu gehen, hat er so ausgedrückt, ich gebe euch das bewährte Heiligtum Davids, weshalb es auch anderwärts heißt, du wirst deinen Heiligen nicht die Verwesung sehen lassen. David, nachdem er zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hat, ist ja entschlafen und zu seinen Vätern versammelt und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat keine Verwesung gesehen. So sei es nun euch kund, ihr Männer und Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird, von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht losgesprochen werden konntet, wird in diesem jeder, der glaubt, losgesprochen. So sehet nun zu, dass es nicht dazu komme, wie in den Propheten gesagt ist, sehet, ihr Verächter, wundert euch und vergehet, denn ich vollbringe ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nimmermehr glauben würdet, wenn man es euch beschreiben wollte. Da sie aber hinausgingen, bat man sie, auf den nächsten Sabbat von diesen Dingen zu reden. Als dann die Synagoge sich auflöste, folgten viele von den Juden und den gottesfürchtigen Proselyten dem Paulus und dem Barnabas, und diese sprachen ihnen zu und gewannen sie, sich der Gnade Gottes anzuschließen. Am folgenden Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Massen sahen, wurden sie voll Neids und widersprachen den Reden des Paulus und lästerten. Paulus und Barnabas aber erklärten zuversichtlich, euch zuerst musste das Wort Gottes verkündet werden. Nachdem ihr es aber von euch stoßet und euch des ewigen Lebens nicht würdig achtet, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr aufgetragen, ich habe dich gesetzt zum Licht den Heiden, zum Heil zu sein bis zum Ende der Erde. Die Heiden aber hörten, freuten sich und priesen das Wort Gottes und wurden gläubig, so viel ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Die Juden aber stachelten die vornehmen Frauen, die zur Gottesfurcht hielten, auf, nebst den ersten Männern der Stadt, und erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas, und sie vertrieben sie aus ihrem Gebiete. Sie aber schüttelten den Staub der Füße über sie und gingen nach Ikonium, und die Jünger wurden voll Freude und Heiligen Geistes.